Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im Ö1 Hörspiel geht es um ganz andere, ernsthafte Themen. Ende Februar findet im Radiokulturhaus die Ö1 Hörspielgala statt. Das ist auch ein Fest für die Künstler und Künstlerinnen, denen wir Produktionen verdanken, die nicht nur im Moment, sondern die nachhaltig wirken. Letzten Samstag konnten Sie so eine Produktion wieder hören, Büchners Woyzeck aus dem Jahr 1954 mit dem damals 24-jährigen Otto Schenk als Woyzeck. Bei der Ö1 Hörspielgala, die heuer am 28. Februar im Radiokulturhaus stattfindet, werden nicht nur Preise für das beliebteste Hörspiel und das beste Originalhörspiel vergeben, sondern auch ein Spezialpreis für das Hörspiel mit dem besten Sounddesign. Denn das Material des Mediums Radio ist ja der Ton, also das gesprochene Wort, die Musik, der Klang, das Geräusch und die Stille, die ja leise, aber niemals tonlos ist. Die Abwesenheit des Visuellen kann eigene Erfahrungs- und Erkenntnisräume möglich machen. Und unser heutiges Hörspiel ist meines Erachtens dafür ein gutes Beispiel. Es wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2023 mit dem Preis für das beste Sounddesign. Stefan Weber hat es inszeniert und produziert in unserem Studio im Funkhaus und in seinem Studio in Bern. Und Ludwig Fels hat es geschrieben. Es war das letzte Hörspiel des deutschen Dichters und Schriftstellers, der seit 1983 in Wien lebte. Ludwig Fels erzählt von einem Vater und seiner kleinen Tochter. Beide sind unterwegs in einem Zug, doch nur der Vater weiß, wohin sie fahren. Die Endstation des Zugs ist etwa 4 Zugstunden von Wien entfernt, Auschwitz-Birkenau. Am 27. Jänner 1945, ziemlich genau vor 80 Jahren, erreichten sowjetische Truppen das Lager, in dem zwischen Juli 1940 und Jänner 1945 über 1 Million Menschen umgebracht wurden. Auschwitz-Birkenau war zunächst als Außenlager für sowjetische Kriegsgefangene gedacht. Doch bald schon wurde daraus das größte Vernichtungslager des NS-Staats. Mitte 1941 hatten die Nazis die, wie sie es nannten, Endlösung der Judenfrage beschlossen. Das heißt, die Ermordung jüdischer Mitmenschen. An der Todesrampe in Auschwitz-Birkenau wurden die mit dem Zug Ankommenden nach Geschlechtern getrennt und SS-Ärzte entschieden, wer Arbeitssklave wird und wer umgehend sterben wird. Von den 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz umgebracht wurden, waren 960.000 jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die meisten, über 800.000, wurden direkt nach ihrer Ankunft im Lager ermordet. Ludwig Fels erzählt uns eine Geschichte, die sich wahrscheinlich tausendfach ereignet hat, aber über die niemand mehr berichten konnte. Thank you. Was siehst du? Die Nacht? Hörspiel von Ludwig Fels. Sind wir bald da? Frag nicht dauernd. Aber es dauert schon so lange. Je länger es dauert, desto eher haben wir es hinter uns. Und was kommt dann? Die Welt ist kein Kino. Das Leben kein Film. Und trotzdem ziehen ständig Bilder am Auge vorbei. In der Zeitung, im Traum, auf der Straße, in der Spiegelung des anderen, der momentan der Nächste ist, unbekannt, unerkannt, geboren, vergessen. Auf dem Mond sterben Tiere, so die Märchen. Die Bilder vergehen und mit ihnen die Erinnerung an die Vergangenheit. Gräber voller Gesichter und Augenblicke schwärzester Nacht. Das Grauen der Gegenwart ist eine Randerscheinung der Wahrnehmung. Und dann blättert man in einem Buch, das eine andere Zeit beschreibt. Und ein kleines Mädchen schaut dich an. Mirka aus Lodz. Mehr als dieses Foto gibt es nicht von ihr. Mirka ist jetzt ungefähr 70 Jahre tot. Aus dem Gas in den Rauch. Zu behaupten, auch nur ein Wort könne wahr sein. Oder gar, es sei so gewesen, wie gesagt und beschrieben, wäre elende Verkennung. Die Geschichte, die Ruine der Erinnerung. Ist Mama auch so gefahren? Ich denke schon. Sie hat bestimmt geweint. Die Heimat ist ein stolzes Glück. Und selbst im Tod will man dahin zurück, zu jenem Ort, wo man den ersten Himmel sah. Und Sterne in der Nacht wie Elfenhaar. Selbst wenn man Schnee aß, Tränen trank, bei Tieren schlief im Traum, vom Leben trank. Ich heiße Mirka. Ich bin ein Kind. Ich bin ein totes Kind. Ich war ein Mädchen. Bin schon so lange tot. Bitte nicht die Jahre zählen. Ich lebe in keiner Wolke. Es gibt mich nicht mehr. Ich bin früh gestorben. Ich war 4 oder 5. Auf keinen Fall älter. Du hast mich sicher schon einmal gesehen. Mit dem Gesicht eines anderen Kindes. Irgendwo. Auf einem dieser Fotos, von denen es Tausende gibt. Macht sie die und ich spiegle mich in deinen Augen. Bis in den Traum hinein spiegle ich mich in deinen Augen. Und es ist unmöglich, dass man mein Bild vergisst. Für diesen Augenblick lebe ich. In diesem Augenblick lebe ich weiter. Wir fahren heute schon einen Tag und eine Nacht. Wie weit noch? Wir fahren zu Mama, sagt Papa. Der Zug fährt so langsam. Manchmal bleibt er stehen und niemand weiß warum und niemand, wo wir sind. Manchmal bleibt er ganz lange stehen und alle weinen. Und wenn sich dann jemand hochheben lässt und durch die mit Stacheldraht bespannte Luke schaut, kann es sein, dass es draußen einen Schlag gibt, der uns alle erschreckt. Manchmal fährt der Zug sogar wieder ein Stück rückwärts. Oder sagt man zurück? Und alle freuen sich. Wir kommen wieder heim. Beim Einsteigen habe ich meine Puppe verloren. Und ein Schäferhund hat sie gebissen. Es muss ihr wehgetan haben. Papa, hat es ihr wehgetan? Es war eine Puppe, Mirka. Aber es war meine Puppe. Wir hätten sie in den Rucksack stecken sollen. Dann hätte sie unser Brot gegessen. Puppen essen kein Brot. Mama hat gesagt, dass Puppen nachts aufstehen und essen und trinken und tanzen. Ich habe nie eine Puppe gehabt. Warum? Weil ich ein Junge war. Und Jungen spielen nicht mit Puppen. Auch dann nicht, wenn die Eltern schlafen? Der Hund hat nicht gewusst, dass es eine Puppe war, die er gebissen hat. Weiß ein Hund, wie alt ich bin? Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ein Hund, warum ich Angst vor ihm habe? Die Hunde machen das, was sie gesagt bekommen. Hat der Hund gesagt bekommen, dass er meine Puppe beißen soll? Deine Puppe hat wie ein Baby ausgeschaut. Da hat er keine Angst gehabt und hat gebissen. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte er mich auch gebissen. Wir haben einfach Glück gehabt. Aber die Puppe nicht. Wir haben sie nicht zurücklassen können. Sie wäre ganz allein gewesen. Man hat Angst, wenn man ganz allein ist. Sie kennt dich und Mama. Wir waren Tag und Nacht zusammen. Warum haben die Männer so geschrien? Weil die Lautsprecher kaputt waren. Und warum haben sie Schweine geschrien? Wo waren denn die Schweine? Vermutlich in einem anderen Waggon. Damit man nicht so riecht, dass sie stinken, nicht wahr? Und was sind Saujuden, Papa? Aber alle haben es gesagt, ganz laut. Das ist ein Wort, das wir nicht sagen. Die Saujuden sind bestimmt auch in einem anderen Waggon. Genau wie die Schweine. Warum tragen wir diesen Stern? Weil Gott so viele Sterne erschaffen hat und nicht weiß, wohin damit. Papa, ich hab Durst. Lange wird es nicht mehr dauern. Und dann bekommen wir zu essen, zu trinken. Und sie sagen, nur noch einen Tag. Gleich sind wir am Ziel. Nur noch eine Nacht. Wer will frisches Stroh? Bitte melden. Es soll euch an nichts mangeln. Meine Herren, einer ihrer Hunde hat die Puppe meiner Tochter Mirka gebissen. Gut, dass sie uns das sagen. Wir werden ihm eine tüchtige Abreibung verpassen. Sagen Sie Ihrer Mirka alles kein Problem. Wir setzen Ihre Puppe in den nächsten Zug und wir alle warten an der Endstation, bis Mirka ihre Puppe wieder hat. Sie kommt erster Klasse gefahren und lacht uns aus. Was ist erster Klasse? Das ist normalerweise ein Waggon, wo die Menschen auf Bänken sitzen, wenn sie verreisen. Da gibt es kein Stroh auf dem Boden. Und an jedem Bahnhof, wo der Zug hält, kann man aussteigen und Limonade trinken. Und die Hunde haben Befehl, ihr nichts zu tun. Warum haben die Männer Hunde? Vielleicht, weil sie Angst vor Wölfen und Bären haben. Da draußen gibt es sicher wilde Tiere, die ganz böse sind. Auch Löwen? Auch Löwen. Und Tiger? Wo es Löwen gibt, gibt es auch Tiger. Und Elefanten? Elefanten? Elefanten wohl kaum. Die sind zu groß und können sich nirgends verstecken. Und Giraffen? Weißt du, eine Giraffe könnte durch die Luke schauen und uns sagen, wo wir sind. Und wir könnten sie fragen, ob sie Mama gesehen hat. Die haben einen ganz langen Hals und können weit gucken. Gott liebt kluge Kinder. Auf einer Kinderbühne würde man jetzt eine Giraffe sehen, die auf den Stacheldraht einbeißt, der vor die Luke genagelt ist. Endlich schafft sie es, ihren Kopf durch die Luke zu stecken. Was siehst du? Die Nacht. Ich habe Zigaretten verkauft. Auf der Straße. Mama hat sie gedreht und Papa hat eine Schachtel besorgt. Und damit bin ich auf die Straße gegangen. Ich habe keinen festen Platz gehabt. Ich bin einmal hierhin, einmal dorthin. Und wenn es Winter war, bin ich herumgelaufen und habe mich vor Läden gestellt und gerufen: Zigaretten, Zigaretten, meine lieben Herren. Es sind mit jedem Tag immer mehr Menschen auf den Straßen gewesen. Und sie haben gebettelt und sind gestorben. Und manche haben die Soldaten erschossen. Zigaretten wurden immer gekauft. Manche Leute haben nur eine halbe gekauft. Manche hatten kein Geld und haben mit Brot oder einem Arzneifläschchen Schnaps bezahlt. Ich war die meiste Zeit barfuß. Die Menschen sind immer mehr geworden. Immer mehr. In unserer Wohnung haben 17 Leute gewohnt. Und unsere Wohnung war nicht groß. Dann haben manche ihre Bündel gepackt und sind verschwunden. Oh, so schöne Papierossi. Guter Tabak, fein geschnitten. Das zu sagen, hat mir mein Papa gelernt. Wenn ich groß bin, rauche ich auch. Ich habe Geld verdient. Da waren andere Kinder. Ganz klein, ganz mager. Und sie haben nur geweint. Die ganze Zeit. Und sie haben auf der Straße getanzt und geschlafen, bis sie sich nicht mehr rührten. Ich habe sie an den Zigaretten riechen lassen und am Brot, wenn ich Brot hatte. Aber sie haben sich nicht mehr bewegt. Einmal kam ein Soldat mit einem Hund und der Soldat hat gelacht und gebellt. Und dann hat er an den Zigaretten gerochen und sie in den Gully geworfen. Und dann hat er mich auf den Arm genommen und fallen lassen. Ich habe es niemandem erzählt. Es hätte mir niemand geglaubt. Als Mama auf der Liste stand, gingen wir mit ihr zusammen zum Umschlagplatz, wo die Lastwagen warteten. Sie hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und Papa wollte sie festhalten. Aber jemand hat ihn geschlagen. Und da hat er sie losgelassen. Das war der ganze Abschied. An diesem Tag habe ich keine Zigaretten verkauft. Ich möchte meine Spielsachen haben und spielen. Und ich möchte in meinem Bett schlafen. Und ich möchte nicht auf den Kübel. Und ich möchte keine Angst vor einem Hund haben müssen. Papa, warum sind wir hier? Das weiß Gott. Und sonst niemand. Du weißt, dass er uns gemacht hat. Er hat die Engel gemacht und die ersten Menschen. Die Tiere hat er auch gemacht. Aber uns hat er am liebsten gemacht. Er hat uns aus der Gefangenschaft geführt und hat uns Riesen erschlagen lassen. Er wird Wunder tun. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Wir sind hier. Und Gott wird schon wissen, warum. Jeder ist ein bisschen auf der Welt. Und hat Zeit für einen Blick. Weißt du, wie lang unser Zug ist? Warum willst du das wissen? Weil es vielleicht in einem anderen Waggon nochmal ein Mädchen gibt, das Mirka heißt. Vielleicht gibt es in jedem Waggon ein Mädchen, das Mirka heißt. Vielleicht gibt es sogar in diesem Waggon eine zweite Mirka. Mirka? Nicht weinen. Ich muss aber. Warte noch ein bisschen. Na gut. Du bist ein braves, ein tapferes Mädchen. In Wirklichkeit bist du schon so groß wie ein Engel. Wie groß werden Engel? Sie können die Wolken anfassen, ohne sich strecken zu müssen. Wie schwer sind Wolken? Nicht sehr schwer. Sonst könnten sie nicht fliegen. Und wo fliegen sie hin? Einmal um die ganze Welt. Dauert das lange? Vielleicht eine Nacht und einen Tag. Dann möchte ich lieber auf einer Wolke fliegen. Das werden wir. Wenn wir zurückfahren. Dann sind wir ganz hoch oben. Und kein Hund kann uns beißen. Ich muss dir was sagen. Was musst du mir sagen? Du musst immer daran denken. Und du darfst es nie vergessen. Und ich sag's nicht einfach so. Ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon kennst. Nicht weinen, Papa. Liebe ist, wenn man jemand sehr, sehr mag. Und gar nicht sagen kann, wie sehr. Ich liebe die Mama. Und ich liebe dich. Die Mama und mich? Liebe ist ein altes Wort. Und man sagt es nicht so oft, verstehst du? Dem Rabbi in der Synagoge ist der Bart nicht mehr gewachsen. So gefleht hat er zu Gott. In der Kirche der Allerheiligsten Jungfrau Maria haben die Deutschen die Glocken geläutet, wenn wir unsere Toten begruben. Und es herrschte ein Gebimmel Tag und Nacht. Wir hatten eine schöne Wohnung im dritten Durchhaus, in dem Hof. Hast du gespielt? Es war immer ein bisschen dämmerig in den Zimmern, weil sie ebenerdig lagen. Und am Anfang durften wir noch über die Holzbrücke an der Hohensteiner Straße in einen kleinen Park. Aber dann war uns auf einmal alles verboten. Wir durften nur noch sterben. Hat da jemand geweint? Mein Kopf ist voller Bilder. Mein alter Kopf ist voller alter Bilder. Ich bin kein kleines Kind mehr, Papa. Du musst mir alles sagen. Alles. Alles weiß ich nicht. Warum? Niemand weiß alles. Mama schon. Wenn wir ankommen, werde ich bei Mama im Bett schlafen. Aber du darfst nicht traurig sein. Fahren wir bald wieder zurück? Ein klein wenig werden wir schon da bleiben müssen. Wir können nicht aussteigen und gleich wieder zurückfahren. Erst müssen wir Mama finden. Ich habe gesehen, wie du den Schlüssel weggeworfen hast. Das macht man so, wenn man für länger verreist. Man wirft den Schlüssel weg, damit man ihn nicht verliert. Es geht ihm nicht gut, Mirka. Geht es dir gut, Papa? Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass wir nicht genug Platz haben. Aber wenn wir am Ziel sind, dann ist das alles vergessen. Morgen weißt du es schon nicht mehr. Ich wäre lieber allein. Ganz allein. Nur du und ich. Keiner spielt mit mir. Ist kein Platz da zum Spielen. Nur ein ganz klein wenig? Ich kann dir ein Märchen erzählen. Märchen sind nicht wahr. Deswegen sind es ja auch Märchen. Man möchte an sie glauben, als hätte man dann weniger Angst vor der Wirklichkeit. Ich hätte noch nie gut erzählen können. Glaube ich, ich will es versuchen. Du musst lauter sprechen, Papa. Es war einmal... Alles war einmal. Und nicht nur einmal. Es passiert alles immer wieder. Die Lüge, der Verrat, der Kitt zwischen Liebe und Hass, Angst und Verzweiflung. Mein Freund, sagt der Tod. Er wundert sich, dass niemand lacht. Aber es wird so viel gestorben. Auf jüdische Art, auf bolschewistische Art, auf Frauenart, auf Männerart, auf Kinderart, auf Ghettoart, auf Lagerart. Meine Freunde, sagt der Tod, sagt es in jeder Sprache, sagt es sogar auf Deutsch, in der Sprache der Herrscher und Gebieter. Ich liebe euch, sagt der Tod. Liebe euch alle. Ihr könnt gar nicht viele genug sein. So unerschöpflich bin ich in meiner Liebe. Kommt, ist ein Wort aus einer alten Zeit. Heute sagt das niemand mehr. Das Schweigen ist wie Gras, das über alles wächst. Es war einmal... Also war einmal ein Hund. Der Hund war groß und lebte im Wald. Und wenn er Hunger hatte, fraß er Beeren. Drei auf einmal, wenn er großen Hunger hatte. Wenn er durstig war, konnte er einen ganzen Bach in einem Zug bis zum Grund leer trinken. Und das Wasser konnte ihm gar nicht kalt genug sein. Eines Tages traf er auf ein kleines Mädchen, das sich verlaufen hatte. Das kleine Mädchen hatte furchtbare Angst vor ihm. Aber der Hund sagte, er sei kein Menschenfresser. Und es solle nicht traurig sein, nicht weinen. Dann hat er ihm einen Bären zu essen gebracht. Aber das Mädchen hat gesagt, ein Bär sei viel zu groß für seinen Bauch. Und es hat ihm ein paar Beeren gepflückt. Der Hund war angetan von der Genügsamkeit und Bescheidenheit des Mädchens. Was dieses Mädchen kann, das kann ich auch, hat er gedacht. Und ebenfalls von den Beeren genascht. Bloß, dass er... da er sich nicht auskannte, giftige Beeren erwischte. Das Mädchen hat ihn zu einer Bauernkarte gebracht. Und die Leute haben ihm Milch gegeben, bis er wieder gesund war. Der Hund war so dankbar, dass er dem Mädchen versprach, niemals ein Kind zu beißen. Ach was. Wenn man Angst hat, soll man keine Märchen erzählen. Man bringt alles durcheinander. Und am meisten sich selber. War der Hund ein Nazi? Er war ein Hund. Hat er einen Stern getragen? Bei Mirka. Er war bloß ein Hund. Ein großer, dummer Hund. Warum hat mein Kind so viele Fragen? Warum können wir nicht nach Hause? Ist es weit? Man hat mir gesagt, ich werde dort arbeiten. Und wir werden es schön haben. Ich werde Geld verdienen, Und wir werden Kleider und Essen kaufen. Schokolade. Lakritz, was du willst. In jeder Ecke gibt es einen Laden mit Süßigkeiten. Und Milch und Brot. Schokolade. Das musst du dir vorstellen. Und Bonbons. Wird Mama wieder weinen? Auf keinen Fall. Dort, wo Mama ist, ist Weinen verboten. Wie schlimm. Was, wie schlimm? Wie schlimm ist Weinen verboten? Ach, man denkt nicht dran. Man tut es einfach nicht. Ich heiße Mirka. Ich habe eine Mama und einen Papa. Aber meine Mama ist fort. Papa sagt, wir fahren zu ihr. Aber vielleicht erzählt er ein Märchen. Ich habe keine Puppe und nichts zu spielen. Und ich habe keine Angst, weil ich keine Angst haben darf, sagt Papa. Wenn Papa schläft, sehe ich, dass er traurig ist. Wenn ich Zigaretten hätte, würde ich sie an die Leute verkaufen, damit sie ruhig sind. Und dann kommt für ein paar lange Sekunden die Nacht. Der Mond erhört keine Gebete. Die Kälte klirrt wie ein stolzer Riese im Harnisch. Die Hitze sinkt schwer durch die Kleider und die Haut tropft wie ein nasser Schwamm. Frühling und Herbst sind wie ein Selbstmörderpaar. Man hat das letzte Glück gehabt, hat sich auf dem Friedhof der Jahreszeiten Treue geschworen. Unverbrüchliche Treue. Keine Rede. Ist nicht zum Aushalten. Wer eine Jüdin vergewaltigt, muss sie hinterher erschießen. Es ist aber zum Beispiel nicht notwendig, Babys zu erschießen. Man packt sie an den Beinen und schlägt ihren Kopf an etwas Hartes. Man braucht die Munition für den Krieg. Einige unserer Kameraden haben herausgefunden, dass es praktisch ist, ihnen die Zunge herauszuschneiden. Kein Laut. Scheiß auf die kleine Fontäne. Lächerlich. Ich hab Durst, Papa. Ich möchte Schnee essen. Wenn der Winter kommt, werden wir einen Schneemann bauen. Muss er einen Stern tragen? Das weiß ich nicht. Unser Schneemann hat keinen Bart und keinen Ausweis, in dem steht, dass er jüdischer Abstammung ist. Unser Schneemann bleibt bei uns. Ihm gefällt es bei uns. Wir werden ihm keine Karotte als Nase ins Gesicht stecken, weil wir sie lieber selber essen. Die Hunde werden Angst vor ihm haben, weil wir ihn ganz groß bauen werden. Einen Riesen aus Schnee, mit Zähnen und Nägeln aus Eis und einer schwarzen, zerrissenen Zunge. Ihn fragt man nicht, wo wohnst du, zeig deine Papiere, Schnauzeschwein. Schnauzeschwein! Und da können sie kommen und sagen, Befehl, morgen früh um 4 melden sie sich reisefertig auf dem Umschlagplatz. Nehmen sie für 8 Tage Wäsche und Verpflegung mit. Keine Gabel, kein Messer, keine Schere, keine Nadel. Schmuck und Wertsachen, die man am Körper tragen kann, sind erlaubt. Bin ich erlaubt? Was heißt dir erlaubt? Du bist befohlen. Papa, sag mir, wie hat der Bahnhof geheißen, von dem wir abgefahren sind? Warum willst du das wissen? Damit ich zurückfinde. Wir sind vom Bahnhof Radegast losgefahren. Und es hat Stunden um Stunden gedauert, bis wir alle verladen waren. Wir und unser Gepäck. Kontrollen. Schläge. Visitationen. Mütze runter. Röcke hoch. Kinder sind an der Hand zu führen. Das Betreten des Bahnhofsgebäudes ist strengstens verboten. Geschissen wird in den Waggons. haben vor euch schon andere gemacht. Und Nella! Wir kommen zu Höhebergen! Nichts los! Höhebergen, Höhebergen! Warum sind die Leute so laut? Weil sie nirgends Platz haben. Ich möchte springen können. Hoch, ganz hoch. So hoch, dass ich zu Luke hinausschauen kann. Es ist schon zu dunkel, um noch etwas zu sehen. Ich sehe ein Haus. Tatsächlich? Es hat einen Garten, in dem lauter Schneemänner stehen. Und sie haben Zylinder und Nachttöpfe auf dem Kopf. Und tragen schwarze Kerzen. Das siehst du? Ja, Papa, das sehe ich. Und was siehst du noch? Dass sie ihre Karotten gegessen haben. Sie hätten dir eine geben können, oder? Verfressende Bande. Warum habe ich schwarze Augen? Warum habe ich schwarze Haare? Weil du unser Kind bist. Du bist unsere Mirka. Bin ich jüdisch? Du bist ein Mädchen. Ein Judenmädchen? Du bist Mirka und nichts sonst. Warum sagst du den Leuten nicht, dass ich ein kleines Mädchen bin? Welchen Leuten? Den Leuten mit den Hunden. Warum darf ich nicht aussteigen? Damit wir uns nicht verlieren. Papa? Ich glaube, ich stinke. Das bildest du dir nur ein. Jeder Mensch riecht ein bisschen nicht so gut, wenn er sich nicht waschen kann. Weißt du noch? Du hast gesagt, wo wir hinfahren. Das ist schön. Wir bekommen ein neues Haus und einen Garten. Alles, auch eine Arbeit. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Das hat man uns allen gesagt. Und wer hat uns das gesagt? Und warum? Warum? Das verstehst du noch nicht. Ich verstehe alles. Ich weiß, dass du alles verstehst. Aber ein paar Dinge gibt es, für die du noch zu klein bist und die du nicht ganz verstehst. Warum sagst du das? Mein eigener Kopf versteht sich nicht. Nachts träumt er voller Angst. Und am Tag kommen Bilder, die ich nicht kenne. Sie scheinen auf wie Gemälde, mit Blut und Tränen gemalt. Bald dauert jede Nacht 24 Stunden. Die Sonne scheint erst wieder beim letzten Atemzug. Mein eigener Kopf versteht mich nicht. Anders kann ich es nicht erklären. Du hast gesagt, wir werden eine Reise machen. Eine Reise zu Mama. Aber was tun wir? Wir sitzen im Stroh. Und stinken. Du riechst gut. Mama muss mich waschen. Die Haare und alles. Und die Augen. Dann sieht man das alles nicht mehr so schmutzig. Lieber würde ich weinen, als mir die Augen zu waschen. Ich bin nur traurig. Aber ich muss nicht weinen. Es kann nicht mehr lange dauern. Das sagst du dauernd. Aber hast du dir schon einmal geglaubt? Ich weiß genau. Auf dem Dach da oben hocken weiße Vögel. Große weiße Vögel, so ganz große, du weißt schon, solche, die die Kinder bringen. Und Frösche fressen und Schnecken. Du meinst Störche? Wenn es nicht schön ist, wo wir hinkommen, werde ich sagen, komm Storch, bring mich da weg. Du brauchst keinen Storch, das werde ich machen, versprochen. Wie weit würdest du fliegen? So weit du möchtest. Wie weit ist weit? Amerika ist weit. Und was ist noch weiter? Das Paradies. Und Lodge. Da musst du einen Storch fragen. Storch, hörst du mich? Ich höre dich. Bist du stark, Storch? Aber ja. Kannst du mich tragen? Wie ein Baby. Und mein Papa und meine Mama, die auch? Wie weit? Nach Hause. Da wohnen jetzt andere Leute. Spielen Sie mit meinen Sachen? Das weiß ich nicht. Schlafen Sie in meinem Bett? Hör auf mit solchen Fragen. Dein Mann. Wir werden ein neues Bett kaufen. Und du wirst drin schlafen wie ein Engel. Und wenn ich schlafe, fliegst du davon. Nicht einmal im Traum. Aber zuvor kaufen wir Schokolade. Mit Schokolade kann ich besser schlafen. Machen wir. Ganz viel Schokolade. Und dann schlafe ich. Und wenn du aufwachst, esse ich wieder Schokolade. Nichts dagegen. Und dann träume ich von einem Schneemann, der Augen aus Schokolade hat. Und von einem Storch, der mir Schokolade bringt. Tu das, mein Schatz. Ich mach einfach die Augen zu, verstehst du? Und dann bin ich woanders. Liebe Leute, raucht Schokoladenzigaretten. Raucht Schokoladenzigaretten. Liebe Leute, lutscht Bonbons mit Schokoladenzigaretten. Oh, so schöne Papierossi. Storchfedern bringen Glück. Bonbons mit Schießpulverfüllung. Geht nicht nach Hause, ohne etwas gekauft zu haben. Malute wird euch gefallen. Wenn ihr etwas zu rauchen habt. Nicht nach Hause. Papierossi. Vergesst nicht, es herrscht Grußpflicht für durchfahrende Personenkraftwagen mit deutschem Kennzeichen. Schwefelhölzer. Mit deutschem Kennzeichen. Bitte nur eine halbe Zigarette. Ich habe auch Schwefelhölzer. Bitte nur ein bisschen Brot. Ein bisschen Brot. Ein Krümelchen von dir. Kauf meine Zigarette. Kauf meine Zigarette. Hast du deine Sachen? Gib mir deine Hand und nicht loslassen. Versprich mir das. Du bist ein großes Baby. Du musst keine Angst haben. Egal was kommt, du bleibst an meiner Seite und rührst dich nicht vom Fleck, bis ich es dir sage. Mama wartet schon auf uns. Mama? Laut, damit sie dich hört. Ich heiße Mirka und komme aus Lodz. Mirka aus Lodz. Keine Läuse, kein Fieber, kein Spielzeug, kein Schneemann und kein Storch. Keine Schokolade. Ich rauche nicht. Ich verkaufe nur Zigaretten. Ich kann sie in der Mitte auseinanderschneiden, wenn Sie möchten. Dann müssen Sie nicht eine ganze auf einmal rauchen. Aber Sie brauchen zwei Schwefelhölzer. Schwefelhölzer habe ich ganz billig. Mein Papa arbeitet den ganzen Tag. Und meine Mama steht um Lebensmittelkarten an. Aufgepasst, gleich gelten Sie nichts mehr. Kaufen Sie mir bitte eine Zigarette ab. Aber nehmen Sie sie mir nicht weg, bevor Sie bezahlt haben. Wenn Sie mehrere wollen, ich habe eine Tüte zum Einpacken. Aber Sie wollten immer nur eine. Oder eine halbe. Oder gar keine. Manche haben sich neben mich gehockt und an die Hauswand gelehnt. Dann haben sie auf ihre Füße eingeschlagen und sind nach hinten gefallen. Ich bin immer ein paar Schritte weggerückt, damit die Zigaretten frisch rochen. Und dann ging Mama fort. Auf Befehl. Es war noch Nacht, als wir losmarschiert sind, und Papa hat mich getragen. Und zuletzt hat Mama sich vor mich hingekniet und hat mich umarmt und geschüttelt. Dann ist sie sich anmelden gegangen. Dann ist sie nicht mehr zurückgekommen und die Lastwagen sind abgefahren. Ich habe die Toten auf der Straße nicht gegrüßt. Nein. Gib mir deine Hand. Nein. Gleich kommt Mama. Nein. Komm. Sind wir tot? Hast du alles? Ja. Kein Brot. Das macht jetzt nichts. Mama wird dir welches bringen. Mirka wird es als erstes sagen. Hier hast du ein Stück Brot. Nur ein ganz kleines Stückchen, Mama. Papa? Sprich jetzt nicht. Wie Störche schauen sie aus. Aber Störche haben keine Streifen. Und Schneemänner haben keine Hunde. Was sagen die Hunde, Papa? Papa, was sagen die Hunde? Papa, ich will da nicht sein. Bin ich nach rechts? Du bist nach rechts. Und du? Sag Mama einen Gruß. Ich will da nicht hin. Komm, meine Kleine. Geh mit der Frau. Die Frau geht zu Mama. Mama hat dir eine neue Puppe gekauft. Ich komme euch besuchen. Hab keine Angst vor den Hunden. Die Engel machen sie tot. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Herr SS-Deutschsoldat, hab keinen Befehl zu greinen. Nur weil ich lieber leben mag, muss ich nicht um mich weinen. Wie heißt du denn? Mirka. Tante? Ja. Wohin gehen wir? Wir gehen baden. Tante? Hm? Können Schneemänner baden? Nur wenn das Wasser ganz kalt ist. Tante, hast du schon einen echten Storch gesehen? Nur die kleinen Kinder. Also muss es welche geben. Oder was meinst du? Kennst du meine Mama? Wie heißt deine Mama? Mama. Dann finden wir sie. Hat Mama schon gebadet? Wenn sie vor dir da war, wird sie schon gebadet haben. Weißt du, ich rieche nicht gut. Nach dem Bad riechen wir ganz fantastisch. Danke, Tante. Für was dankst du mir? Dass ich keine Angst haben muss. Zu Befehl, Herr Capo-Kriminal. Hab Hunger, Durst und Sorgen. Sag mir, warum der Himmel raucht. Dann schlafe ich bis morgen. Tante, ich hab geträumt. Im Zug habe ich die ganze Zeit geträumt. Und von was hast du geträumt? Von Hunden, die Schneemänner in die Nase abgebissen haben. Hunde fressen keine Karotten. Aber ich hab doch nur geträumt, Tante. Warum träumst du nicht einfach weiter? Träume, dass du schläfst. Ganz tief und ganz fest. Nur noch 1000 Stunden bis zum Aufwachen. Dann gibt es Brot und Milch zum Frühstück. Ich habe Zigaretten verkauft an der Aleja Ross. Dann hast du schon viel erlebt. Mein Papa sucht meine Mama. Sie werden sich finden, mein Engel. Warum sagst du Engel zu mir? Wie soll ich sonst zu dir sagen? Wie weit ist es noch? Ich glaube, wir sind bald da. Wir gingen ganz schnell. Wir gingen ganz durcheinander. Wir rannten und fielen. Wer stehen blieb, wurde geschlagen. Ich bin nicht stehen geblieben. Ich hielt mich an der Frau fest. Und die Frau hielt mich fest. Und dann war da ein Loch im Boden. Stufen, die hinunterführten. Ein großes, offenes Tor. Nackte Menschen. Nacht in den Augen. Ich werde 1000 Jahre alt. Hier sind, wie nicht anders zu erwarten, Gottes Wege zu Ende. Und auch die Geschichte, die keine war und keine ist, endet hier. Und jedes Bild, das man sich von ihr machte, wird unscharf, beliebig verifizierbar. Jemand anderes übernimmt die Regie im Zeitalter historischer Verworrenheit. Vielleicht das Schicksal, vielleicht das Verhängnis, der deutsche Tod, die betrunkene Maschine Mensch in Uniform, das Totenkopf-Emblem sichtbar an der Mütze poliert, funkelnd, gleißend, der einzige und letzte Glanz, bevor der Blick versagt, die Augen brechen. Mirka war eine von vielen, eine von Tausenden, aber Tausende, die die Tortur der Deportation durchlebten, erfroren, verdursteten. Und so viele Kinder waren Waisen und fuhren ganz allein, hatten niemanden, an den sie sich hätten wenden können, wurden von der Brust der Mutter gerissen, totgeschlagen wie Geschmeiß. Für die Bewohner des Ghettos von Lodz gingen die Züge vom Bahnhof Radegast ab. Ihre Fracht, die Schicksale ganzer Völker, Mensch um Mensch, das verbliebene Hab und Gut in einem dürftigen Bündel verstaut. Letzter Besitz, nachdem man Heim und Heimat verloren hat. Der Mensch kann sich nicht an seinen Tod erinnern, das steht fest, nicht an sein Sterben. Und vielleicht ist das schon die größte Gnade, die seine irdische Existenz zu bieten hat, dass er zurückgeführt wird an einen Ort vor seiner Geburt, wo es weder Vergessen noch Erinnern gibt. Was siehst du? Die Nacht. Hörspiel von Ludwig Fels. Mirka, Naima von Bargen. Mirkas Vater, Markus Meyer. Sprecher, Klaus Höring. Chor, Joshua Bader, Eike Onyambu und Ludwig Weißenberger. Tante, Katrin Turm. Dramaturgie, Philipp Scheiner. Originalmusik, Mach die Äuglein zu, von David Begelmann. Text, Isha Spiegel. Arrangiert und interpretiert von Asia May. Aufnahme, Klangdesign und Regie, Stefan Weber. Eine Autorenproduktion im Auftrag von Österreich 1. 2021. Vor 80 Jahren, am 27. Jänner 1945, wurde Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit. In Deutschland ist der 27. Jänner ein offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und die UNO erklärte 2005 den 27. Jänner zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Das ist Musik aus Mozarts Zauberflöte. Thank you. Musik aus Mozarts Zauberflöte. Ö1 überträgt nächsten Samstagabend im Operntermin ab 19 Uhr die Neuproduktion der Zauberflöte aus der Wiener Staatsoper. Dirigent ist Bertrand de Billy. Und da es selbst für Opernexperten und Expertinnen nicht so einfach ist, die Handlung dieser Oper zu erzählen, bringen wir im Ö1 Hörspieltermin nächste Woche die Zauberflöte ohne die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, aber wortgetreu nach dem Libretto von Emanuel Schikaneder. O Prinz, nimm dies Geschenk von mir. Dies sendet unsere Fürstin dir. Die Zauberflöte wird dich schützen, im größten Unglück unterstützen. Hiermit kannst du allmächtig handeln, der Menschen Leidenschaft verwandeln. Der Traurige wird freudig sein. Den Hagestolz nimmt Liebe ein. Oh, so eine Flöte ist mehr als Gold und Kronen wert. Denn durch sie wird Menschenglück und Zufriedenheit vermehrt. Nun, ihr schönen Frauenzimmer, darf ich, so empfehle ich mich. Dich empfehlen kannst du immer. Doch bestimmt die Fürstin dich, mit dem Prinzen unverweilen nach Sarastros Burg zu eilen. Nein, dafür bedanke ich mich. Von euch selbst hörte ich, dass er wie ein Tigertier sicher ließ ohne alle Gnaden mich Sarastro hupfen, braten, setzte mich den Hunden vor. Dich schützt der Prinz. Trau ihm allein. Dafür sollst du sein Diener sein. Dass doch der Prinz beim Teufel wäre. Mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Hier, nimm dies Kleinod. Es ist dein. Ei, ei. Was mag darinnen sein? Darinnen hörst du Glöckchen tönen. Werde ich sie auch wohl spielen können? Oh, ganz gewiss. Ja, ja, gewiss. Silberglöckchen, Zauberflöten, sind zu eurem Schutz vonnöten. Lebet wohl. Wir wollen gehen. Lebet wohl. Auf Wiedersehen. Doch, schöne Damen, saget an, wie man die Burg wohl finden kann. Drei Knäbchen, jung, schön, hold und weise, umschweben euch auf eurer Reise. Sie werden eure Führer sein. Folgt ihrem Rate ganz allein. Drei Knäbchen? Jung, schön, hold und weise umschweben uns auf unserer Reise? So lebet wohl! Wir wollen gehen! Lebt wohl! Lebt wohl! Auf Wiedersehen! Die Zauberflöte. Nächsten Samstag um 14 Uhr im Ö1 Hörspiel und mit Mozarts Musik um 19 Uhr aus der Wiener Staatsoper.